Zosze, Zosze, Zosze, ist unsere Welt. Zosze, Zosze, Zosze, ist unsere Welt. Einmal, einmal, einmal auf Reisen gehen. Mit dir, mit dir. Im Norden oder Süden, überall kenn ich mich aus. Ob im Osten oder Westen, überall bin ich zu Haus. Ja, ja, die Welt ist schön, man muss sie einmal sehen, dann kann man auch das Leben gut verstehen. So schön, so schön, so schön ist unsere Welt. So schön, so schön, so schön ist unsere Welt. Einmal, einmal, einmal auf Reisen gehen. Mit dir, mit dir, mit dir, das wär so schön. Komm, hack dich ein, ich lade dich ein. Wir fahren fröhlich um die Welt. Stehen, lass dich doch gehen, wir werden tolle Länder sehen. Komm einfach mit, wir spielen verrückt und niemand hält uns zurück. Einfach das tun, was uns gefällt und noch die Taschen voller Geld. So schön, so schön, so schön ist unsere Welt. So schön, so schön, so schön ist unsere Welt. Einmal, einmal, einmal auf Reisen gehen. Mit dir, mit dir, mit dir, das wär so schön. Ob im Norden oder Süden, überall kenn ich mich aus. Ob im Osten oder Westen, überall bin ich zu Haus. Ja, ja, die Welt ist schön, man muss sie einmal sehen, dann kann man auch das Leben gut verstehen. So schön, so schön, so schön ist unsere Welt. So schön, so schön, so schön ist unsere Welt. Einmal, einmal, mit dir, das wär so schön.